sendet das Lamm für den Beherrscher des Landes von den Felsschluchten aus durch die Wüste zum Berge der Bewohner Zions. Und flatternden Vögeln, einem verscheuchten Nest, werden die Gemeinden Moabs gleichen an den Pforten des Anon. Gib Rat, schaffe Vermittlung. Mache deinen Schatten der Nacht gleich am hohen Mittag, verbirg die Versprengten, verrate die Flüchtigen nicht. Möchten die Versprengten Moabs bei dir weilen dürfen, sei ihnen eine Zuflucht vor den Verwüstern, bis der Erpresser aufgehört, die Vergewaltigung ein Ende genommen hat, die Zertreter aus dem Lande verschwunden sind. So wird der Thron durch Huld gefestigt werden und auf ihm im Zelte Davids in Beständigkeit einer sitzen, der da richtet und nach Recht trachtet und sich der Gerechtigkeit befleißigt. Wir haben vom Stolze Moabs gehört, dem überaus Hochfahrenden, von seinem Hochmut und seinem Stolz und seinem Übermut, von seinem unwahren Gerede. Darum wird Mob heulen über Mob, alles wird heulen, um die Traubenkuchen von Kirharefet werdet ihr seufzen, völlig niedergeschlagen. Denn die Gefilde Hesbons sind verwelkt, heidnische Herren haben die Weinstöcke Gibmas zerschlagen, sie, deren Reben bis Jeser reichten, bis hinein in die Wüste sich verirrten, deren Ranken sich ausbreiteten, das Meer überschritten. Deshalb weine ich mit Jeser um die Weinstöcke Sibmas, begieße dich mit meinen Tränen, Hesbon und Eleale. Denn in deinen Herbst und in deine Lese ist ein Juchzen gefallen, Freude und Jubel ist genommen von den Gärten, und niemand jauchzt in den Weinbergen mit lautem Schrei. Niemand tritt Wein in den Keltern, dem Juchzen habe ich ein Ende gemacht. Deshalb erzittert mein Leib um Mob gleich einer Leier, und mein Innerstes um Kirhares. Und wenn auch Mob erscheint, sich abmüht auf der Opferhöhe und sein Heiligtum betritt, um zu beten, so wird es nichts ausrichten. Dies ist das Wort, das Jahwe dereinst über Mob geredet hat. Jetzt aber hat Jahwe also geredet, in 3 Jahren, wie die Jahre eines Lohnarbeiters gerechnet werden, wird die Macht Moabs mit all dem großen Gewoge verächtlich geworden sein, und ein wenig, ein bisschen gar gering wird als Rest bleiben.